Ich war aber inzwischen nicht untätig geblieben. Ich hatte bereits 1915 einen Fliegerkursus durchgemacht und kannte den Chef des Flugwesens. Meine Freunde unter den Fliegern hatten für mich dann die Sache vorbereitet. Kaum war ich von der Sonderkommission unter dem Juden Zimmermann als geistig und körperlich dienstuntauglich erklärt, so war ich um 5 Uhr, also eine Stunde später, im Hotel Cecil, wo das Luftwesen untergebracht war, vor der Ärztekommission der Flieger, die mich 2 Stunden lang den schwersten Nerven- und Leibesprüfungen unterzogen und mich um 7 Uhr als vollkommen tauglich zum Flugzeugführer erklärten. Ich erhielt sofort Befehl, mich am anderen Morgen um 10 Uhr auf dem Flugplatz in Reading zu melden, wo ich den Kursus zum Führerzeugnis antreten sollte. Also kaum aus dem Land her als dienstuntauglich entlassen, wurde ich als KV in die Fliegertruppe aufgenommen. Das war ein böser Schlag für den Juden Amory der Nachrichtenabteilung. Aber wozu saß er mit seiner verschworenen Mahala im Kriegsministerium? Prompt kam der Befehl des Ministeriums, ich sei viel zu gut dazu, als Fliegerleutnant abgeschossen zu werden. Man brauche mich für ein Sonderkommando. Also, ich wurde von der Fliegertruppe wieder zum Landheer zurücküberwiesen. Sofort wurde ich als völlig unbrauchbar aufgrund der famosen Juden-Zimmermann-Kommissionsergebnisse aus jedem Heeresdienst entlassen. Tags darauf stand es schon im Militärverordnungsblatt. Wegen meiner Verdienste in früherer Zeit aber erhielt ich den Charakter des Hauptmanns, außerdem ein ansehnliches Geldgeschenk und volle Pension. Des sehr ehrenwerten Herrn Lloyd George Nachrichtenoffizier Philipp Kerr teilte mir mit Bedauern mit, dass er weiter mir nicht helfen könne. Dafür bot mir aber sein christlich-wissenschaftlicher Helfer, Hauptmann Rothschild, einen Posten in seiner Heeresintendantur, damit ich nicht brotlos auf der Straße säße. Lord Heiß hatte inzwischen, jedoch nicht amtlich, meinen Bericht erhalten. Ich führte anhand des Telegrammes, das durch einen glücklichen Zufall zu meiner Kenntnis gekommen war, in Kürze Folgendes aus. Erstens, die Frankfurter Juden und die englischen Juden haben einen geheimen Vertrag geschlossen, untereinander die Handelsinteressen der Welt zu verteilen und somit den amerikanischen Juden, die durch den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg stark beteiligt geworden waren, den Weg zu versperren. Ihr Ziel sollte durch Kapitalsaustausch zwischen den englischen und deutschen Konzernen erreicht werden. Wenn man das amerikanische Volk dahin bringen könnte, dass es diese finanzielle Kombination unter dem Namen des Völkerbundes annehmen würde, dann wäre der Zweck der englischen und deutschen Juden erreicht, zu dem der Krieg angefangen wäre. Zweitens, durch Kopenhagen zusammenarbeiten bedeutete, wie ich schon sagte, die alljüdische Konferenz in Kopenhagen, die Mai 1917 tagte und sich Sozialistenkongress nannte, sie endete in Stockholm. Auf die 2 jüdischen Fanatiker Feinen und Safarow konnte sich Al-Judaan verlassen. Sie würde schon eine restlose Ausrottung alles dessen organisieren, das irgendwie dem jüdischen Programm sich mit Geld oder Geist entgegenstellen würde. Nur Frankfurter Banken als den einzigen auswärtigen Banken würde es überhaupt erlaubt sein, wirtschaftliche Konzessionen in Russland zu erhalten, sobald dieses etwas ruhiger geworden wäre. Wirklich deutsches, englisches oder amerikanisches Kapital sollte ausgeschlossen sein, es sei denn, dass weitere Revolutionen dies in die Hand der Juden gäben, die sich als Sozialisten ausgeben wollten. Drittens, englisches Einverständnis in Alexandrien bedeutete, dass der englische Angriff auf Palästina losgehen sollte, nachdem der Jude Enver Pascha die Artillerie von dort zurückgezogen hatte. Das würde das Zeichen zur Eroberung Jerusalems sein. Aber die jüdischen Banken und eine große Zahl deutscher Juden würden als Herren in Jerusalem zurückbleiben, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, und sollten auch nicht von den Engländern entfernt werden. Jiddisch sollte die amtliche Sprache werden, was so die deutschen und russischen Juden vereinigen würde. Nach Ausbau der nötigen Bahnverbindungen würde dann unter Zuhilfenahme der vereinigten Frankfurter und Londoner Finanzkapitalien Jerusalem der Mittelpunkt zur Ausbeutung der bisher kaum angerührten natürlichen Hilfsquellen Russlands und der jüdischen Weltherrschaft werden. Zum Schluss verweise ich auf den Brief des General Knox an das Kriegsministerium vom 5. Februar, veröffentlicht unter Nummer 38 des englischen Weißbuches über Bolschewismus, Nummer 10, 1919, der 2 Jahre nach meinem unterdrückten Bericht an Lord Hayes geschrieben wurde und alles beweist, was ich voraussagte. Sodann weise ich auf den zufälligen Tod von Lord Hayes hin, der kurz nach der privaten Kenntnisnahme meines Berichtes in London von einer Autodroschke überfahren wurde. Das mag als Analogie und schonende Vorbereitung auf eigene Berichte vorläufig genügen. In diesem Zusammenhang sei nur noch vermerkt, dass zu derselben Zeit, da die von Berlin nach Wien ihre einleitenden Fäden spinnende Schavrusse in weiser Voraussicht dafür Sorge trug, dass ich in ein Berliner Irrenhaus käme und die Tatsache meines Irrsinns in Wien allenthalben verbreitet werde, Herr Dr. Magnus Hirschfeld in seinem Organ den löblichen Vorschlag machte, dass Leute, welche jemals auch nur vorübergehend in einer Irrenanstalt geweilt hätten, des passiven Wahlrechtes für alle Zeiten verlustig sein sollten. Ein sinniger Schachzug, der von der Zeitschrift für Irrenrechtsschutz mit einer Wiedergabe samt höhnisch-ironischen Randbemerkungen über diese einfache Methode, sich politischer Widersacher zu entledigen, beantwortet wurde, sowie mit einem an erster Stelle abgedruckten, außerordentlich anerkennenden Aufsatz über meine Schrift zur Förderung der Persönlichkeiten. Was aus eigenen Erlebnissen weiterhin noch zu berichten wäre, wird der Leser in dem Abschnitte Geistesleben finden, dieweil Politik und Geistesleben ja gerade im Falle des Verzweiflungspolitikers, der nicht vom Parteigetriebe aus in die Tagespolitik eindrang, kaum voneinander deutlich zu trennen sein dürften.